Korrespondenten in Athen, Pascal Lechler. Herr Lechler, so ganz überraschend kam das ja jetzt nicht. Wie hat Tsipras seine Entscheidung begründet? Nein, das Ganze kam nicht überraschend. Damit wurde eigentlich gerechnet, dass es jetzt gleich, sage ich mal, nach der Entscheidung des ESM, die Gelder freizugeben, kam, war dann vielleicht ein bisschen überraschend. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass es nächste Woche erst passieren wird. Tsipras will ein neues, ein frisches Mandat, ein starkes Mandat, um seine Politik fortsetzen zu können. Er sagt einfach, er braucht diese Legitimation jetzt. 40 Abgeordnete oder rund 40 Abgeordnete seiner Syriza-Partei haben ihm ja am vergangenen Freitag die Gefolgschaft verwehrt. Die Opposition hat mit ihm gestimmt, aber die Opposition hat auch klar gemacht, dass sie das nicht immer weiter machen wird. Also um einfach eine stabile Regierungsmehrheit zu haben, muss er jetzt eigentlich diesen Schritt machen und Neuwahlen anstreben. Sie sagen, er will seine Politik fortsetzen. Da fragt man sich ja fast, welche Politik denn angetreten war er ja im Januar mit ganz anderen Dingen als die, die er jetzt zum Schluss durchgesetzt hat. Er war ja gerade gegen die Sparmaßnahmen und gegen das Diktat der Kreditgeber, wie er das nannte. Hat er denn jetzt seinen radikalen Kurswechsel auch noch mal gerechtfertigt? Ja, das ist das Komische. Er hat seine Politik gerechtfertigt. Er hat gar nicht so, glaube ich, die Sichtweise wie wir, dass das jetzt so ein Kurswechsel ist. Er sagt, er hätte gekämpft, er hätte Europa die Stirn gezeigt, vor allem den Geldgebern, er hätte hart verhandelt und er sei sich auch treu geblieben. Und er hätte viele Boshaftigkeiten aus den Paketen heraushandeln können. Und das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das wäre eben das, was er nicht weiter verhindern hätte können. Also er sieht es offenbar ganz anders, als wir das so sehen. Er ist eben nicht eingeknickt aus seiner Sicht und das hat er auch in einer Fernsehansprache heute Abend deutlich gemacht, hat sich gerechtfertigt gegenüber seinem Volk und sein Volk eben gebeten, ihm jetzt weiter die Gefolgschaft zu halten, weil das ist ja auch das Erstaunliche, das Volk sieht es offenbar auch nicht so oder nimmt es ihm nicht krumm, dass er diese Kehrtwende gemacht hat. Er ist weiterhin sehr beliebt. Seine Partei, die Syriza, die ist tief gespalten. Wie sehen denn eigentlich die Chancen von Tsipras aus, wiedergewählt zu werden? Die sind momentan relativ gut oder sehr gut, weil er in Umfragen, er selbst bei 60% liegt und wenn er diese 60%, sage ich mal, in Wählerstimmen für seine Partei ummünzen kann, dann könnte er vielleicht sogar die absolute Mehrheit an Mandaten bekommen. Das muss man jetzt mal sehen. Also von daher ist es eigentlich auch fast ein kluger Schritt, diese Neuwahlen jetzt möglichst schnell anzusetzen, weil man jetzt im Volk noch nicht diese neuen Sparmaßnahmen so spürt. Wenn das aber dann vielleicht spürbar wird, dann dreht sich vielleicht auch das Blatt für ihn. Vielleicht verliert er dann an Popularität und Neuwahlen erst im Oktober. Vielleicht würde das Ergebnis dann viel, viel schlechter für ihn ausfallen. Also Neuwahlen sollen am 20. September sein. Wahrscheinlich hat sich die Opposition dann jetzt auch schon in Stellung gebracht. Die Opposition hat sich auch schon in Stellung gebracht. Der Oppositionsführer der Neodemokratia war auch lange hier im griechischen Fernsehen, hat sich erklärt. Er hat ja jetzt ganz formal vom Präsidenten den Regierungsbildungsauftrag bekommen. Das ist also ein ganz normales Prozedere, aber diesem Prozedere gibt man wenig Chancen, dass er da zum Erfolg kommt, dass er wirklich eine neue Regierung bilden kann. Also alle gehen davon aus, dass es am 20. September Neuwahlen gibt. Aber die Opposition, die Neodemokratia, hat Tsipras ja auch regelrecht zu diesem Schritt genötigt. Also man hat ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, bring jetzt Ordnung in deinen Laden. Wir haben jetzt die ersten Male mit dir mitgestimmt, dass dieses Paket auf den Weg kommt. Aber bei weiteren Abstimmungen werden wir dir nicht folgen. Informationen von Pascal Lechler aus Athen.